Eigentlich schien der Begriff seit längerem aus der Debatte verschwunden, aber die CSU hat ihn wiederbelebt: Leitkultur. Angesichts des großen Themas Flüchtlinge soll der Begriff den Menschen in Bayern wohl vermitteln, die CSU steht für das Vertraute, Beständige. Denn fast die Hälfte der Bayern ist angesichts der aktuellen Situation im Land skeptisch, zitiert Politikforscher Richard Hilmer bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion aus einer aktuellen Meinungsumfrage. Da sagen 44% ja, es geht in die richtige Richtung, aber fast ebenso viel nein, es geht in die falsche Richtung. Dieser Skeptizismus mittlerweile dauert eher schon ein Jahr an. Viele der Befragten würden sich angesichts der Zuwanderung um ihre Sicherheit sorgen, sagt Meinungsforscher Hilmer und verweist auf die Attentate vor rund 2 Monaten in Würzburg und Ansbach. Gute Hälfte, 56%, geben an, dass sie sich heute deutlich oder etwas weniger sicher fühlen als eben noch vor einem Jahr. Die CSU will den Menschen das Gefühl von Sicherheit zurückgeben. Das betonen ihre Vertreter bei jeder Gelegenheit. Und das ist auch das große Thema der Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Bei der es natürlich auch um das Verhältnis zur Schwesterpartei CDU geht. Die Abteilung Attacke in der CSU gibt sich neuerdings zurückhaltend. Spätestens seit dem Schwenk, den Angela Merkel gestern in ihrer Flüchtlingspolitik vollzogen hat. Dazu sagt der CSU-Chef Horst Seehofer am Rande der Klausurtagung: Die Stellungnahme der Kanzlerin ist in vielen Punkten bemerkenswert, in vielen Punkten auch zu begrüßen. Aber es ist noch nicht jetzt die noch notwendige Vereinbarung für eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Also Dissens ausgeräumt? Das wäre wohl eine zu optimistische Deutung. Eher dürfte es so sein, dass sie in der CSU erkannt haben, wie sehr der öffentlich ausgetragene Streit dem Ansehen der eigentlich Verbündeten schadet. Apropos Schaden, einen solchen verursachte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, als er vor einigen Tagen über das Thema Abschiebungen resonierte. Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht. Sondern er ist Wirtschaftsflüchtling. Damit brachte Scheuer prominente Kirchenvertreter gegen sich auf. Deutliche Kritik am CSU-General kam auch aus den eigenen Reihen. Der langjährige Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Alois Glück, warnt vor einer gefährlichen Entfremdung zwischen der CSU und sozial engagierten Bürgern. Einige von denen stören sich auch am Begriff Obergrenze für Flüchtlinge, an dem die CSU festhält, den Angela Merkel aber ablehnt. Auch hier könnte jetzt eine Entspannung in Sicht sein, wie der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser im Deutschlandfunk sagte. Ob Sie das am Ende tatsächlich Obergrenze nennen, das ist doch eigentlich nicht das Entscheidende. Wer zum Beispiel über Kontingente und deren Verteilung in Europa spricht, spricht doch über eine Obergrenze. Wie viele Menschen kann diese Gesellschaft eigentlich verkraften? Auf der CSU-Klausur in Kloster Banz hielt Horst Seehofer am Nachmittag eine nicht öffentliche Grundsatzrede. Was die Versöhnung mit der CDU angeht, soll der CSU-Chef gesagt haben, es seien noch dicke Bretter zu bohren.